Nummer 2. Sie hören folgenden Tipp im Radio. Nach ihrer international gefeierten Tournee mit über 75 Konzerten im letzten Jahr startet die Band Gregorian mit einer neuen Show. Freuen Sie sich auf Werke der Pop- und Rockmusik im gregorianischen Musikstil. Gregorian werden von Ende Januar bis Ende Dezember auf Tour sein. Wer noch Karten haben möchte, sollte sich beeilen. Sie sind an allen Vorverkaufsstellen ab 49 € erhältlich. Wir wünschen Ihnen viel Spaß!